geplante Schulschließung. Den Demonstranten voran schallt es aus dem Lautsprecherwagen: We don't need no education, wir brauchen keine Erziehung. Die Schüler protestieren gegen den Schulentwicklungsplan, kurz Seppel genannt. Nach diesem Plan sollten in Hamburg mehr als 50 Schulen geschlossen werden. Grund? Der Pillenknick und damit zu wenig Schüler. Was denn nun, fragen sich die verwirrten Passanten, warum protestieren die Jugendlichen gegen Schulschließung, wenn ihre Hymne heißt We don't need no education, wir brauchen keine Erziehung? Ein Widerspruch. Und es stellt sich die Frage, wogegen protestieren diese Schüler wirklich? Der Schulentwicklungs-, sprich Schulschließungsplan, symbolisiert für sie kalte, technokratische Politik. In ihm haben sie ein Objekt, gegen das sich aufbegehren lässt, an dem sie ihren diffusen Unmut entladen können. Aber vielleicht rebellieren sie gar nicht so sehr gegen diesen Plan, sondern gegen eine Schule, die sie mehr verwahrt als fordert und fördert. Gegen eine Schule, in der sie für das Leben lernen sollen, in der sie aber nicht lernen zu leben. Ein halbes Jahr nach dem großen Schulstreik sind wieder mehr als 20.000 Hamburger Schüler auf der Straße. Aus Protest gegen Schulschließungen werden mehrere Schulen Tag und Nacht besetzt. Das Gymnasium Klosterschule sogar 2 Wochen lang, und zwar von Schülern und Lehrern und Eltern. Vom Gipfel des Schülerbergs zum Tal des Pillenknicks. Um fast 50% wird sich die Schülerzahl verringern. Den Besetzern des Gymnasiums Klosterschule schien sich die einmalige Chance zu bieten, jetzt aus ihrer Schule mehr zu machen als eine Unterrichtsanstalt. Möglich schien ihnen eine Schule, die zugleich Kommunikationszentrum des Stadtteils, ein Lernhaus, ja sogar ein Traumhaus werden sollte. Am dritten Tag der Besetzung nahm der Schulleiter der Klosterschule einen Presslufthammer in die Hand, stemmte den Asphalt auf dem Schulhof auf und pflanzte unter dem Beifall von Schülern, Lehrern und Eltern einen Baum. Daddy ist abgehauen über das Meer. Er lässt nur eine Erinnerung zurück. Einen Schnappschuss im Familienalbum. Daddy, was hast du mir sonst gelassen? Daddy, was hast du mir sonst zurückgelassen? Eigentlich war es nur ein Stein in der Mauer. Eigentlich waren es alles nur Steine in der Mauer. Väter sind Feierabendväter. In der Welt der Erwachsenen geht es um berufliche Erfolge, Niemandsland für die Heranwachsenden. Die Vorstellungen von dem, was wichtig ist, gehen zu weit auseinander, als dass noch ein wirklicher Generationskonflikt ausgetragen werden könnte. Ratlos sehen viele Eltern und Lehrer zu, wie die Jugendlichen sich ihre eigenen Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten schaffen. Nein, wenn ich verliere, steige ich mit ab. Verliere es rund. Meinst du, steck dich mit ab, ey? Wo geht es rund? Dann fahr ich auch in die zweite Liga, ist mir doch egal. Wenn die auch absteigen, auch wenn die Bezirksligaspiel oder so, ich fahr da hin. Bayern ist für mich Bayern nicht Heimgeld. Wäre das ganze Leben eigentlich uninteressant, weil Bayern ist das Höchste. Deutscher Meister, Deutscher Meister, Deutscher Meister FC Wien. Von Melbe, FC Isau, Meister, FC Wien. Was würde das für dich bedeuten, wenn der Verein eines Tages absteigt? Da bricht mich um. Das ist mein Leben einfach. Was würdest du machen? Ich will ihn umbringen. Oder wie? Er ist erst 2 Jahre dabei, mein Bruder. Jedes Spielfall, also, das ist mein Leben eben. Und ich steige niemals ab, niemals. Niemals. Samstagnachmittag beim Bundesligaspiel. Nicht nur die Mannschaften spielen gegeneinander, es gibt einen zweiten Schauplatz im Stadion. Die Fans machen den Zuschauerrang zu ihrer Bühne. Nach einer Woche voller Routine in der Schule oder am Arbeitsplatz finden Sie hier ein Lebensgefühl von Leidenschaft und eindeutiger Gruppenzugehörigkeit. Die Öffentlichkeit registriert nur die Gewalt der Fans. Was nicht in die Schlagzeilen kommt, ist das Verlangen der Jugendlichen nach der Verlässlichkeit einer Gruppe, der Wunsch, nicht nur Zuschauer zu sein, sondern auch Akteur. Das ist ungefähr alles, oder? Auswärtsspiele, mitfahren und alles. Der Bayern wird Meister, das ist alles. Und wenn nicht? Na, gibt's kein Nix. Bayern wird Meister, sonst gibt's nix. Das Einzige, was es gibt auf der Welt, der FC Bayern. Wirklich das Einzige? Ja, für mich schon. Für dich auch das Einzige? Ja, im sportlichen Zeng schon, ja. Ja. Was ist denn für dich noch wichtig außer dem FC Bayern? Der IHC. IHC 70 München, der Eishockey-Club. Und sonst mal Freundin, Ein Wandspruch an Brücken und Häusern zu lesen lautet: Nur Stämme werden überleben. In Stämmen, überschaubaren Gruppen also, sammeln sich die Jugendlichen. Ob Fanclubs, Punks oder Skinheads, sie erkämpfen sich ihr Revier und verteidigen es. Zum Bild der Stämme passt auch das, was sie von sich vorzeigen. Buttons, Meinungsknöpfe, Jeansjacken mit Emblemen auf dem Rücken, Haarschnitt und Farbe. Symbole, mit denen Jugendliche sich selber und ihrer Umgebung ein eigenes, authentisches Profil geben. Der Marburger Erziehungswissenschaftler Jürgen Zinnecker spricht in diesem Zusammenhang von magischen Zeichen. Mit Sicherheit haben viele Zeichen magische Qualität. Und auch magische Qualitäten, die den Gruppenzusammenhang berühren. Wenn man sieht, mit welcher Erbitterung Rockergruppen, also Motorradfans, um ihre Zeichen kämpfen und wie sie verfolgen jeden, der es sich anmaßt, dieses Zeichen, den Namen, ein Emblem zu kopieren oder selbst zu tragen, dann weiß man, das sind nicht nur ja, einfache Kämpfe um bedeutungslose Inhalte, das sind ganz magische Auseinandersetzungen, eine Gruppe zu bleiben, zusammenzuhalten, den Zusammenhalt zu dokumentieren. Damen, Wellenreiter, Sache jede Tier. Höchstens eines zweiter oder dritter, aber meistens nirgends Nummer 4. Löst du pausenlos der Trend, finde kaum Pause hinterher. Ich dachte, die Schöden, uns war schwer. Wie Wetter fängt, triefst du dich im Wind. wo er denkt, hat wie das die reale Hauptsache, sind es der neueste Wind. Von dir selbst blieb kaum jed übrig, nur ob das war dann gesagt. Fährst du auf, als bräutste ein Schublad. War das bloß passiert, dass du so mutlos bist? Dass den Power fordest, dass du dich der Massen selber aufgejochen ist. Ratlos rumläufst wie ne Schatten, der sich klein mäht wie ne Zwerg, der mir fürkelt wie ne Aus vom Berg. Hör uns, Wellen Walter, ist nicht alles bloß. Südverwaltung ist doch für den Sinn, dass je nachdem nur jetzt verändert ist. Nur, wie du jetzt bist, was du deine ganz prima ins Konzept. Die dich so haben wollte, halt als Depp. Vom Aufwachsen in einer fertigen Welt schreibt der 19-jährige Abiturient Thomas Pleichinger in einer Hamburger Schülerzeitung. Wir wurden in eine sich sättigende Zeit geboren, bekamen Dosenkraftnahrung und hörten mit den Eltern Caterina Valente und Vico Toriani. Dem langsamen Neubeginn kam ein kaum erwartetes Wunder zu Hilfe, das Wirtschaftswunder, das dem seiner Identität beraubten Volk dabei half, sich selbst wieder ein Gesicht, ein Bild seiner selbst zu geben. Als wir dann geboren wurden, war alles schon wieder klar, stand alles fest, was einmal geschwankt hatte. Die zerstörten Viertel waren von Lagerhallen und der neuen Heimat wieder vollgestellt worden. Man hatte alles materielle und auch psychische Elend erlebt und war froh, dass es vorbei war. Die Angst vor Veränderung oder vor Neuem brachte einen Stillstand. In diese beschauliche Zeit geriet unsere Geburt. Das ist von Anfang an unsere Umgebung gewesen. Diese Umgebung prägte uns. Sie vereinnahmte uns schon, als wir davon noch gar nichts ahnen konnten, weil wir gerade erst krabbelten. Die Auswahl unserer Spielzeuge, unserer Bilderbücher, die Gespräche in der Familie, alles, alles sogen wir in uns auf, machten es zu unserem Innern, zu unserem Eigentum, ohne es zu merken. Von unseren Eltern übernahmen wir nicht nur das fast schon neurotische Bedürfnis nach absoluter Sicherheit, das die gewünschte Berufslaufbahn prägt und bestimmt. Von der Generation oder den zwei Generationen vor uns wurden wir obendrein noch als ausschlachtbare Zielgruppe entdeckt und fruchtbar gemacht. In der zweiten Hälfte der 60er Jahre entstanden Schlag auf Schlag all die Sachen, die die Jugendlichen von heute mit großer Selbstverständlichkeit umgeben. Die zielgruppengerichteten Zeitschriften, die durchorganisierte Wunscherfüllung mit Hilfe einer auf uns ausgerichteten Schallplatten- und Phonoindustrie und so weiter. Von allen Seiten wurde begonnen, uns zu stopfen. Unsere Bedürfnisse in einem endlosen Karussell erst zu wecken, dann zu stillen. Und uns, indem wir ein fester und wichtiger Bestandteil des Wirtschaftsmarktes sind, fest in diese Gesellschaft einzubinden. Das, was mich so angeekelt hat, ist vielleicht auch nicht das Platten kaufen wollen, über Musikanlagen reden, Führerschein, Auto, tanzen gehen, Riesel, Riesel, Riesel an sich gewesen, sondern die völlige Ausschließlichkeit, mit der es betrieben wurde. Dass da keine eigenen Handlungen oder Bewegungen mehr erkennbar waren für mich. Musikgruppen haben mir gefallen, die sich gebildet haben und wieder zerfielen und sich wiederbildeten, einfach weil da Lust besteht, Musik zu machen, selbst zu machen, selbst zu sein. Die Macher von winzig Zeitungszwergen haben mir gefallen, weil die sich hinsetzen und was tun, die ganzen Fotografen und was weiß ich noch, die etwas getan haben oder immer noch tun. Das sind Momente gewesen, in denen ich mir gedacht habe, doch nicht alles nur Dummstroh und Fettleibratlosigkeit. Die Hamburger Jugendpsychiaterin Charlotte Köttgen muss immer stärkere psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen behandeln. Wie stellen sich aus Ihrer Sicht die Veränderungen in Kindheit und Jugend dar? Also nicht so sehr aus psychiatrischer Sicht, sondern vielmehr aus, glaube ich, aus einer allgemein menschlichen Sicht, finde ich, dass Kindheit heute in gewisser Weise viel leichter geworden ist. Und zwar so in Bezug auf weniger Verpflichtungen, weniger Aufgaben, weniger so lebensnotwendige Existenzkämpfe. Aber gleichzeitig denke ich außerordentlich viel schwerer. Und zwar schwerer deshalb, weil eigentlich so kindgemäße Entwicklung, die sich jedoch vielmehr so im Ausleben von körperlichen und also motorischen Auseinandersetzungen und Erkundung von Umwelt und Veränderung von Umwelt und Ausprobieren von Gefahren sich eigentlich entwickeln müssten, vor allem wenn man so das Leben in der Großstadt nimmt, doch in einem geradezu extremen Maße eingeschränkt, reduziert und verarmt sind. Und mit verarmen meine ich vor allen Dingen so in Bezug auf die Vielfalt an Kontakten, die für Kinder eigentlich wichtig sind. Vielfalt an Geschwistern, Vielfalt an Personen, die so zur Familie im weitesten Sinne gehören. Das ist so in der heutigen Zeit, finde ich, so bei der normalen Kleinfamilie. Normale Kleinfamilie, meine ich, besteht heute aus Vater, Mutter und 1 bis 2 Kindern in einer meistens engen Wohnung. Und mit wenig Möglichkeiten, so nach außen die Kontakte zu erweitern, ist das doch erheblich eingeschränkt und sehr viel schwerer geworden. Sich diesen ständigen Kampf, der jeden Tag eigentlich stattfindet, wenn viele Leute zusammen sind oder viele Personen zusammen sind, der dann sich einfach nicht mehr ergibt. Das heißt, Kinder sitzen heute zu Hause und sind eigentlich sehr früh darauf angewiesen, so die Stimmungen ihrer Eltern darauf zu reagieren, sich die Eltern gefügig zu machen, beziehungsweise umgekehrt, die Eltern müssen sich die Kinder gefügig machen. Das heißt, Kinder müssen in viel stärkerem Maße als früher so die Erwachsenenwelt verinnerlichen. Sie müssen also versuchen, immerfort nicht so mit Kindern ihres Alters oder um sie herum sich so auszuprobieren und herauszufinden, was geht und was nicht geht und zu schreien und sich zu schlagen, sondern sie müssen so innerpsychisch versuchen herauszufinden, wie mögen mich die Eltern eigentlich am liebsten. Wir sind ja so aus der Nachkriegsgeneration und kommen so aus einer Zeit, die damals sehr hohe Erwartungen an uns gestellt hat. Das heißt, wir mussten schon als Kinder durchaus dazu beitragen, dass das Essen auf den Tisch kommt, dass der Tisch gedeckt wird, dass die Schuhe geputzt werden, dass Feuerung besorgt wurde, dass wir gingen als 3- und 4-Jährige mit den Müttern mit und waren dabei, wenn Waschtag war und wenn da die Riesenkübel kochten. Und wir nahmen eigentlich den ganzen Tag am Reproduktionsprozess der Familie teil und waren von klein auf eigentlich auch daran beteiligt, in die Aufgaben hinein gefördert zu werden. Das heißt, man hat uns eigentlich, wenn es gut ging, nicht überfordert, aber man hat uns eigentlich immer gefordert, was ja auch bedeutet, man hat uns ernst genommen. Wir waren innerhalb dieser Familie ein durchaus wichtiger Bestandteil, der immer, wo jeder Einzelne eigentlich ständig auch was dazu beitrug, dass so das ganze Leben weiterging und dass, wie wir ja auch mitkriegten, auch die Erwachsenen so innerhalb ihres Kräftereservoirs nicht überfordert wurden. Dieses Gefühl, man kann im Notfall Ärmel hochkrempeln und selbst was auf die Beine stellen, dass das etwas ganz Wichtiges als Lebensschulung enthalten hat, was heute schwer herstellbar ist in einer Wohnung, in der so perfektionistische Geräte stehen, wo praktisch nur noch die Knopfdrücke beherrscht werden. Und wenn jemand, also wenn zum Beispiel eine Hausfrau nur für die Kinderversorgung zuständig ist und nicht arbeitet, sie ja Mühe hat, den Tag auszufüllen mit wirklich sinnvollen Tätigkeiten. Das heißt, man muss schon erfinderisch sein, um irgendwas zu tun und auch mit dem Kind gemeinsam sich auszudenken, was die vielen Stunden am Tag herumbringt. Verstreut in alle Winde sind die Gedanken an Macht und Geld. Verlassen ist des Königs Thron, ein neuer Held regiert die Welt. Ein großer Graben läuft durchs Land, ein schwarzer Rauch steigt aus den Trümmern auf. Kein Motto und kein Wahlspruch mehr, kann drehen der Dinge laufen. Am Grund des Meeres klafft die große Wunde, Fauna bebt, die Flora kocht. Wird unser Gott uns bald erlösen? Wer legt der Feuer an den Docht? Ich schrei um Hilfe, keiner kann mich hören. Ich höre auch selbst schon lange keinen mehr. Warum wird mir die Strafe aufgeladen? Wer macht mein Ohr so öd und leer? Mein Walkman ist kaputt, mein Walkman ist kaputt. Das ist die Strafe Gottes, das ist der Hölle Glut. Mein Walkman ist kaputt, mein Walkman ist kaputt. Das ist die Strafe Gottes, das ist der Hölle Glut. Entsetzen legt die Sinne lahm, der Geist flieht vor der Wirklichkeit. Zu viele Stimmen dringen in mein Hirn. Er ist entbrannt, der große Weltenstreit. Wer mir des Tages Mühen belohnt, war nur der sanfte Druck auf meinem Haar. Wo geh ich hin, wo komm ich her? Wo ist der Freund, der immer bei mir war? Mein Walkman ist kaputt, mein Walkman ist kaputt. Das ist die Strafe Gottes, das ist der Hölle Glut. Mein Walkman ist kaputt, mein Walkman ist kaputt. Das ist die Strafe Gottes, das ist der Hölle Glut. Immer mehr Jugendliche können oder wollen nicht erwachsen werden. Zu diesem Ergebnis kam die Shell-Jugendstudie Jugend 81, die vor etwas mehr als einem Jahr veröffentlicht wurde. Erwachsen sein, arbeitsfähig sein, seine Arbeitsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt anbieten können, als Arbeitskraft verfügbar und konkurrenzfähig sein, für sich und andere sorgen können. Nach der Studie Jugend 81 gehen immer mehr Jugendliche immer länger zur Schule, sind arbeitslos bzw. lassen sich um- oder weiterschulen. Der Eintritt ins Arbeitsleben, ins klassische Erwachsenenleben also, wird immer weiter hinausgezögert. Im Gegensatz dazu lösen sich Jugendliche heute früher aus der gefühlsmäßigen Abhängigkeit von der Familie, ziehen früher und häufiger von zu Hause aus, proben eigene Modelle des Zusammenlebens. Die Zeit des Jungseins verkürzt sich und auf der anderen Seite verlängert sich die Zeit der wirtschaftlichen Abhängigkeit. Jugend wird ein in sich widersprüchlicher Zustand. Ende der 60er Jahre hat man in den USA dafür den Begriff Postadoleszenz geprägt, Nachjugend. Dass sich dieses gesellschaftliche Zwischenland auch in der Bundesrepublik ausbreitet, zeigt die Shell-Studie 81. Und sie belegt auch, in welcher Stimmung die Jugend der 80er Jahre in die Zukunft sieht. 58% der Jugendlichen schätzen die gesellschaftliche Zukunft als eher düster, 42% als eher zuversichtlich ein. Jeder zweite Jugendliche glaubt, dass die Welt an einem Atomkrieg untergehen wird. 3/4 fürchten, Industrie, Technik und Chemie zerstören die Umwelt. Der Erziehungswissenschaftler Werner Fuchs ist einer der Autoren der Shell-Studie. Er sagt zu den Ergebnissen von Jugend 81: Also wir finden, dass eine große Mehrheit von Jugendlichen, die wir gefragt haben, eigentlich davon ausgehen, in zentralen Aspekten der Weltgeschichte wird es immer schlimmer. So kann man das mal sagen. Was die Technik angeht, was die Umwelt angeht, was die Kriegsgefahr angeht, was die menschlichen Beziehungen im Alltag angeht, das alles haben wir gefunden, gehen eine große Mehrheit von Jugendlichen geht davon aus, das wird schlimmer, wenn nicht ganz schlimm. So. Zugleich haben wir aber gefunden, dass es gerade diese Jugendlichen sind, jedenfalls im Großen und Ganzen, ne, soweit man das statistisch sagen kann, die sich engagieren. Ja? Die sagen also, Kernkraft soll nicht sein, dafür setze ich mich auch ein. Hausbesetzer könnten eine sinnvolle soziale Aktivität sein. Also diese Merkwürdigkeit der Verbindung, ja, finde ich jetzt den Punkt, warum bei Weltuntergangsstimmung sich engagieren. Kindheit und Jugend heißt heute, aufzuwachsen in einer fertigen Welt. Alles scheint schon vorproduziert, einfach fertig zu sein, alle Plätze sind schon besetzt. Studenten, die heute ein Lehrerstudium betreiben, können fast täglich in der Zeitung lesen, dass sie nur geringe Chancen haben, in ihrem Beruf arbeiten zu können. Angst vor Arbeitslosigkeit haben die meisten Jugendlichen. Wie denken Lehrerstudenten, für die Arbeitslosigkeit in ihrem Ausbildungsberuf fast schon Gewissheit ist? Ich wusste schon lange vor dem Abitur, dass egal was ich gerne machen möchte, mit einem relativ schlechten Schnitt, ich hatte so 3,0, ich bei allen möglichen Sachen kaum Chancen habe, schon allein zum Studium zu kommen. Allerdings war es für mich immer noch leichter, einen Platz an der Uni zu bekommen nach 3 Jahren Wartezeit, als beispielsweise, was ich lieber gemacht hätte, einen Platz in der Ausbildung für Beschäftigungstherapie oder eine Lehrstelle in der Goldschmiede zu bekommen. Sodass ich eigentlich von vornherein oder bei allen Überlegungen zu meinem Berufsleben immer mit dem Gefühl leben musste, gebraucht wirst du nicht. Und ich meine, damit arrangiert man sich irgendwann auf die Dauer. Es gibt zwar mal Phasen einer Depression, die einen dann immer so überrollt, aber du kannst nicht anders. Du musst es wegdrängen und dir denken, dann mache ich irgendwas anderes. Ich glaube, ich habe irgendwie ganz andere Ideale und ich denke auch, dass das ganz vielen Leuten so geht, dass sie auf ganz andere Sachen Wert legen. Das ist eben nicht mehr unsere Elterngeneration, die sagt, also ihr müsst einen Beruf haben, ihr müsst dann und dann fertig sein, ihr müsst eine Familie haben und ihr müsst so und so viel Geld verdienen. Sondern ich glaube, wir haben ganz andere Werte, die uns einfach wichtig geworden sind und womit wir einfach umgehen wollen. Das sind so Sachen, dass, die für mich persönlich wichtig sind, dass ich vielleicht mich gut fühle oder dass ich irgendwo klarkomme, dass ich selbstzufrieden sein kann und nicht, wie viel Geld ich am Monatsende im Portemonnaie habe und dass ich einfach sage, ich kann zufrieden sein und ich kann das irgendwo auch weitergeben an meine Umwelt, an meine Mitmenschen, an meine Freunde. Und da ist es mir halt nicht wichtig, welche materiellen Sachen ich in der Wohnung habe oder vor der Tür oder... Also ich glaube, wir leben irgendwie ganz anders als andere Generationen. Aber wie kannst du selbstzufrieden sein bei der Perspektive? Das würde mich mal interessieren. Das frage ich mich manchmal auch, aber es geht. In den letzten Monaten sind eine Reihe von Jugendstudien veröffentlicht worden. Die Ergebnisse sind ähnlich. Eine jüngst von der Hans-Martin-Schleyer-Stiftung in Auftrag gegebene Untersuchung stellt fest, 50-70% der Jugendlichen neigen dem Lebensstil der alternativen Szene zu. Im neuen Jugendprotest zeigt sich weniger ein Generationskonflikt als die Suche der Jugendlichen nach einer neuen Lebensweise. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die Enquete-Kommission Jugendprotest im demokratischen Staat des Deutschen Bundestages. Beraten ließ sich die Bundestagskommission unter anderem von der Schweizer Eidgenössischen Kommission für Jugendfragen, deren Thesen zu den Zürcher Jugendunruhen ein Plädoyer für die jugendlichen Rebellen waren. Eine Aufforderung an die Gesellschaft, nicht nur Verständnis zu zeigen, sondern sich selbst zu verändern. Werner Fritschi, Vizepräsident der Eidgenössischen Kommission. Das ist für mich eine der treffendsten Etiketten, die die Zürcher jugendlichen Demonstranten fabriziert haben, nämlich den Begriff vom Packeis. Ich habe mal einen Jungen gefragt, was ist für dich Packeis? Dann hat er gesagt, ja, das, was das Wort sagt, es ist schaurig kalt geworden, es zieht. Das heißt, als scheinbar ist hier eine Metapher, die durch die Gesellschaft geht jetzt, ein Verständnis. Das heißt, als würde wie ein Naturgesetz vom Norden her eine neue Eiszeit unsere ganze Gesellschaft belegen. Gemeint ist damit wahrscheinlich die Großtechnologie, Technik überhaupt, die Mikroprozessoren, die Betonwelt, die Verstädterung, die Medien auch, die Anonymität. Eiszeit heißt wahrscheinlich all das, was fehlt und dass wir es kaum mehr realisieren, was im Zwischenmenschlichen alles fehlt. Nämlich Liebe und Wärme und Nähe und Verstehen und Vertrauen und Fürsorge und Solidarität und das Umarmen, das Spontane, das Nächstliegende, das wirklich Menschliche geht langsam kaputt und wird erstickt. Und Packheiß ist in uns, es ist letztlich ein psychisches Problem. Unsere Gesellschaft erstarrt im Eis, weil wir selber seelisch schon so viel Erstarrtes, Erkaltetes, Ersticktes haben, so viel Selbstgerechtigkeit und Arroganz, sodass wir kaum mehr merken, wo wir ganz feine Pflanzen, das zutiefst Neuwachsende im Kind, das Kind bewundern lernen, den jungen Menschen und das, was er sucht und braucht und fühlt, die ganz zarten Antennen und Knospen, was wir da laufend kaputt machen in dieser überperfektionierten hochtechnischen Welt. Das ist für mich dieser Inhalt von Eiszeit. Was kann ich dagegen tun? Feuer entfachen, Wärme produzieren, damit das Eis schmelzt, heißt für mich ganz konkret werden, Power kriegen, aktiv werden. Also wenn meine Nachbarin Packeis ist, die sich so benimmt, dass ich spüre, dass die mir meine drei Kinder kaputt macht, auf die Art, wie die neurotisch reagiert und die Fenster aufreißt und Ruhe, Ruhe immer schreit den ganzen Tag. Und wenn die Hausabwartin neuestens noch befiehlt, dass man jetzt die Hausschuhe in der Garage anziehen muss, damit kein Staub im Stiegenhaus entsteht. Und wenn man in einem modernen Wohnblock abends um 9:30 kein Zwieback mehr fressen darf, weil es den Nachbarn stört. Dann muss ich bei all den konkreten Punkten, bei der Nachbarin und bei der Hauswart oder auch beim Lehrer oder beim Chef oder bei meinem Regierungsrat, konkret werden und sagen, was falsch ist. Ich muss den Mut haben, die Hitze in mir selber zu erzeugen und konkret, eigentlich heißt das letztlich, viel mehr politisch zu denken und zu handeln. Thank you. Im Schulfunk für alle beobachtete Reinhard Kahl Veränderungen in Kindheit, Jugend und Schule. Damit ist unser Schulfunkprogramm beendet. Um 14.30 Uhr gibt es im Schulfunk dann Französisch und Literatur für die Grundschule. Im Schulfunk für alle, morgen um 12.05 Uhr, können Sie dann wieder eine Sendung der Reihe Filmharmonisches hören. Hier ist NDR 3, 12.49 Uhr ist es, Zeit für die Wasserstandsmeldungen. Die Wasserstände für Elbe und Saale. Oberelbe, Dresden, 202 cm minus 1. Torgau, 244 cm minus 2. Dessau, 240 cm plus 2. Barbie, 244 cm plus 3. Magdeburg 214 cm unverändert. Und Wittenberge 316 cm minus 6. Die Saale bei Halle-Trotha 212 cm minus 8. Die Peiltiefe im Tidebereich Geesthacht bis Fliegenberg beträgt 23 Dezimeter. Das waren auf NDR 3 die Wasserstandsmeldungen. Hier sind der Norddeutsche Rundfunk und der Westdeutsche Rundfunk mit den internationalen Pressestimmen. Die Massaker im indischen Unionsstaat Assam anlässlich der Regionalwahlen haben bei den Kommentatoren der uns vorliegenden ausländischen Zeitungen die größte Aufmerksamkeit erregt. Nach letzten Schätzungen kamen etwa 1000 Menschen bei den Auseinandersetzungen zwischen den heimischen Hindus und zumeist aus dem Armenhaus Bangladesch zugewanderten Moslems ums Leben. Hintergrund dieser Tragödie ist offenbar, dass die Hindus um ihren Einfluss fürchten und deshalb die Ausweisung der Moslems, zumindest aber die Aberkennung des Wahlrechts verlangten. Harte Kritik muss sich in diesem Zusammenhang die indische Regierung und vor allem Ministerpräsidentin Indira Gandhi gefallen lassen. Hören wir zunächst, was der Berner Bund dazu schreibt. Unter dem Vorwand, seinen Verfassungsauftrag zu erfüllen, hat Neu-Delhi das wichtigste Ziel jeder Demokratie, einen humanen Konsens zu finden, mit Füßen getreten. Dafür wird es vermutlich noch bitter büßen müssen, denn das blutige Fiasko in Assam ist nur der gröbste und folgenreichste einer langen Reihe von Missgriffen. In seiner Politik gegenüber den Völkerstämmen im Nordosten, die sich von Indien kolonisiert fühlen, fehlt es seit eh und je an Verständnis für den Wunsch der Einheimischen nach innerer Autonomie und Schutz